Mit dem Thema Ich mach Facebook und du? Wie Migration die deutsche Sprache verändert. Die Zuwanderung hat die deutsche Gesellschaft und mit ihr die Sprache wesentlich geprägt. Darüber mögen sich Sprachpuristen und Sprachhüter aufregen. Es ist und bleibt eine Tatsache, die man unvoreingenommen betrachten und analysieren sollte. Es gibt neue Mischformen wie Türkisch-Deutsch oder Russisch-Deutsch. Es gibt neue Dialekte wie Kiezdeutsch, die zeigen, dass vor allem Jugendliche von einer Sprache in die andere hinüberwechseln und dabei auf neue grammatikalische Formen zurückgreifen. Professor Uwe Hinrichs, Sprachwissenschaftler an der Universität Leipzig, beschreibt diesen Wandel. Ich möchte meinen Vortrag mit einer Frage beginnen. Kommen Ihnen die folgenden Sätze irgendwie bekannt vor? Ich habe es Ihnen versprochen. Wir fahren im Urlaub. Ich sprach gerade mit dem Nachbar. Er schwörte einen heiligen Eid. Und sicher kennen Sie alle noch den Klassiker von Verena Poth seiner Zeit. Hier werden Sie geholfen. In meinem Buch Multikulti-Deutsch zeige ich, dass das alles keine Fehler und keine Zufälle sind, sondern Anzeichen für einen gründlichen Wandel des Deutschen. Aus dem Vortrag wie hier hört sich das vielleicht auf den ersten Klick noch gewöhnungsbedürftig an. Ich versichere aber, Sie können solche Sätze, besonders in den deutschen Großstädten, jeden Tag und überall hören. Und mancher Deutschlehrer kann davon bestimmt auch ein Lied singen. Vor kurzem befragte ein bekanntes Marktforschungsinstitut die Deutschen zu ihrer Sprache und zur Sprachsituation in Deutschland. Und das Ergebnis war so verblüffend wie auch irgendwie bezeichnend, denn 84% gaben an, sie spürten intuitiv massive Veränderungen, könnten aber nicht genau sagen, worin diese denn nun eigentlich genau bestehen. Und ziemlich verstreut wurden als Gründe genannt der Einfluss des Englischen, die Migrantensprachen oder auch die Medien von den Zeitungen bis zu Twitter und Facebook. Der Normalbürger tut sich immer schwer damit, seinen Sprachgebrauch genau zu beschreiben, das ist in der Linguistik lange bekannt. Die Leute sprechen eben eher spontan und intuitiv und achten eher darauf, was sie sagen und nicht wie. Fast alle Deutsche spüren aber irgendwie, dass sich an der Sprachsituation in Deutschland, also welche Sprachen zu welchen Teilen, wann und wie verwendet werden, etwas ganz Entscheidendes heute verändert hat. Und wir fragen, was hat sich denn da so radikal verändert? Die alte Sprachsituation aus der Mitte des letzten Jahrhunderts mit ihrer nationalen Orientierung, mit Einsprachigkeit und ein paar Schulsprachen, ist heute versunken. Im 21. Jahrhundert gibt es vollkommen neue Bedingungen der Kommunikation, die nicht nur auf Deutschland zutreffen, sondern auch auf Europa und die weltweit gelten. Wir fassen das im Stichwort kurz zusammen. Erstens, der Einfluss des Englischen ist so allgegenwärtig und wird genauso heftig beklagt, wie er auch begrüßt wird. Seit 50 Jahren haben wir eine anschwellende Migration mit Dutzenden neuer Fremdsprachen wie Türkisch, Russisch, Arabisch, Bosnisch, die alle auf das Deutsche irgendwie einwirken. Wir haben neue Medien, die neue schnelle Standards setzen, die sich immer weiter von der Hochsprache und der Grammatik entfernen, wie zum Beispiel Twitter und Facebook, Google, Chat, SMS und andere. Dadurch kommt es zu etwas, das ich nenne Renaissance der Mündlichkeit, die das Schriftdeutsch immer weiter in den Hintergrund drängt. Im Vordergrund stehen in ganz Europa übrigens mündliche Varietäten wie Umgangssprache, Slangs, Jargons und die Sprachen von Minderheiten. Und letztlich, die Linguistik sagt uns, dass alle Sprachen Europas schon seit 1000 Jahren ihre Struktur vereinfachen und die große Grammatik immer weiter abbauen. Dies ist das Dach, der Horizont der Zeit über allem. So haben zum Beispiel Englisch und Französisch heute keine komplizierten Kasusformen mehr. Also zusammengenommen, diese 6 Punkte wirken zusammen auf das heutige Deutsch ein. Und deshalb kann man mit einigem Recht sagen, das Deutsche wandelt sich heute viel schneller und radikaler als in früheren Zeiten. Und es kann kein Zufall sein, dass sich auch die Bücher langsam häufen, die diesen Turbowandel des Deutschen irgendwie in den Griff kriegen wollen. Ich nenne Ihnen hier nur 3. Da ist der Bestseller von Bastian Sick zum Karussell von Genitiv und Dativ, den viele vielleicht kennen. Dann ganz neu Abschied von Muttersprache von Karl-Heinz Göttert, zur Globalisierung des Deutschen und mein eigenes Buch Multikulti-Deutsch zur Rolle der Migration, die das Deutsche massiv verändert. Und genau dieser Punkt Migrantensprachen und Deutsch ist ganz klar das Stiefkind der öffentlichen Debatten. Die Linguistik befasst sich lieber in erster Linie mit der Anglisierung, mit dem Sound von Twitter und SMS oder mit Jugendsprache. In vielen Diskussionen über Multikulti-Deutsch habe ich aber festgestellt, dass es in Deutschland eine verbreitete Scheu gibt. Ich würde vielleicht sogar sagen, eine Art Zeitgeistsperre, eine unüberwindliche Barriere, sich mit dem Einfluss von Migrantensprachen auf das Deutsche wirklich auseinanderzusetzen. Dabei sagen besonders viele Migranten selbst, dass ihre Herkunftssprachen mit dem Deutschen heftig reagieren. Die Macht der Political Correctness ist auch in der Linguistik am Werk und bewirkt oft eine Blockade des Denkens und Forschens. Und die vielen Redefiguren des Relativierens in Deutschland klingen etwa so: Punkt 1, Deutschland war schon immer ein vielsprachiges Land, also es gibt gar nichts Neues. Zweitens, wir haben nur ganz normalen Sprachwandel, wie immer schon, also keine Panik, Entwarnung. Drittens, Migrantensprachen und Migrantendeutsch haben so gut wie keinen Einfluss auf das Deutsche. Da beweise einer mal auf die Schnelle das Gegenteil. Wie in einem blinden Fleck wird übersehen, dass wir mit der seit 50 Jahren andauernden Migration eine vollkommen veränderte Sprachsituation haben. Im Jahre 2014 leben in Deutschland ca. 18 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund. 10 Millionen gebrauchen jeden Tag noch eine Fremdsprache neben dem Deutschen. Und in Großstädten wie Berlin gibt es heute 190 Nationen. Und niemand kann sich ausmalen, wie viele neue Sprachen, Dialekte und Idiome das zusammengenommen sind. Migrantensprachen wie Türkisch, Russisch, Serbisch, Polnisch, Albanisch und jetzt neuerdings auch Bulgarisch, Rumänisch und Romanes erzeugen nicht nur ein typisches Migrantendeutsch, den sogenannten Akzent, sondern auch eine ausgreifende Mehrsprachigkeit und eine Vielzahl von neuen Sprachmischungen, in denen zwischen Deutsch und der Fremdsprache hin und her geschaltet wird. Und es wäre meines Erachtens fast aberwitzig, nicht sehen zu wollen, dass diese Situation auch die Muttersprache der Deutschen irgendwie erfassen muss. Denn schon ein kleiner Blick auf die Weltkarte oder auf die Geschichte von Sprachen zeigt, dass immer dort, wo viele Sprachen aufeinandertreffen, die Grammatik immer vereinfacht wird, weil das die Verständigung erleichtert. Ich nenne Ihnen hierfür drei Beispiele aus unserem Umkreis. Auf dem Balkan trafen im Mittelalter viele Sprachen zusammen mit dem Resultat, dass zum Beispiel Bulgarisch, Rumänisch und Albanisch sich in vielen Strukturen ähnlich geworden sind. Das Englische hat im Mittelalter im Clash mit dem Französischen viel Grammatik und alle seine Kasus eingebüßt und deshalb ist das Neuenglische heute auch so handlich und international. Und auf der ganzen Welt zeigen schließlich hunderte von Pidgin- und Kreolsprachen eine stark vereinfachte Grammatik, was der Verständigung dann nur entgegenkommt. Kommen wir jetzt zu den Veränderungen im Deutschen. Welche sind das denn? Mit den vier deutschen Fällen, den sogenannten Kasus aus der Schule, also Genitiv, Dativ, Akkusativ, fängt alles an. Das ist sozusagen der Leuchtturm des neuen Sprachwandels. Und von hier aus strahlt alles dann weiter in die Grammatik aus. Wenn man in die gesprochene Sprache von Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund wirklich hineinhört, dann kann man schon den Eindruck haben, dass kaum noch ein Fall durchgängig korrekt gebraucht wird. Vieles schleift sich ab. Es kommt eher darauf an, dass man verstanden wird, als dass die Form immer absolut korrekt ist. Sehen wir uns hier ein paar Beispiele an. Der alte Genitiv, das Auto meines Vaters, wird mündlich kaum noch gebraucht. Wir haben hier schon einen ganzen Korb von Varianten, Vaters Auto, das Auto von meinem Vater sein Auto und noch andere. Auch wird schon die Endung, die alte Genitivendung, ganz weggelassen. Man hört dann die Bedeutung Deutschland in der Welt, die Höhe des Betreuungsgeld, die Breite des Spektrum und so weiter. Und wenn jetzt diese Endung wegfallen, immer öfter, dann greift die Sprache zu anderen Mitteln, um den Satzsinn dann doch noch zu sichern. Und immer öfter hört man statt der alten Kasus kleine Wörtchen, die sogenannten Präpositionen. Und es heißt dann, statt Genitiv eben, die Zukunft für Deutschlands Banken. Oder wir haben eine Tendenz zur Spaltung statt der Spaltung. Wir erkennen die Lehren aus der Geschichte statt der Geschichte. Das Buch von meinem Sohn. Also fast ganz schon nach dem Muster des Englischen, The House of My Father, und Französischen, Le Livre de mon Père. Diese Miniwörtchen übernehmen mit der Zeit immer mehr neue Funktionen. Vergleichen Sie, ich entsinne mich an die Rede statt der Rede. Ich schäme mich für den Ausdruck statt des Ausdrucks. Und welche neue Kraft diese kleinen Präpositionen im Neudeutschen bereits entwickelt haben, kann man daran sehen, dass sie sich auch gegenseitig vertreten können. Denn überall kann man hören, ich bin begeistert über den neuen Film statt von dem Film. Ersetzen Sie Ihr altes Dokument mit dem neuen Doc statt durch das neue Doc. Podolski hat Abstand auf Özil statt vor Özil. Oder Obama drängt zu neuen Sanktionen statt auf neue Sanktionen. Durch diesen Austausch also werden die Sprecher langsam darauf vorbereitet, auf diese neue Rolle von Präpositionen, die jetzt mehr und mehr die alten Fälle ersetzen. Sagen wir etwas zum Dativ. Ihm geht es nicht viel besser und Bastian Sick sagte scherzhaft, ja, er ist im Genitiv sein Tod. Stimmt sogar, ist aber noch nicht alles. Denn oft hört man diesen Dativ im Deutschen gar nicht mehr. Beispiele: Wir haben es den Wählerinnen und Wähler versprochen. Wir hörten es von den deutschen Schwimmer, also ohne Schluss N. Der Strom geht direkt zu den Verbrauchern. Der Sprachgebrauch liebt den korrekten Dativ nicht mehr und die Sprechsprache vermeidet ihn oft und gebraucht stattdessen eine Form, die dann irgendwie nach Akkusativ aussieht. Die klingen dann so, wie er bot ihnen Geld an. Sie ist den Hindernis ausgewichen. Er hat sich eine Operation unterzogen. Also das sind alles neue Formen eigentlich, die kein Dativ mehr sind. Und nach den Präpositionen wie zum Beispiel mit oder in oder zu hört man immer öfter im Neudeutschen etwas ganz anderes als den alten Dativ, nämlich mit diesen Problemen müsste man rechnen. Niemand kam aus den Lager heraus. Auf den Stützpunkt arbeiten 200 Soldaten. Es kam dann zu einem Prozess. Wir halten sie auf den Laufenden. Und sogar in solchen Sendungen wie Tagesschau oder Heute haben solche Formen bereits Einzug gehalten. Und das deutet dann darauf hin, dass der Prozess der Erosion von diesen Kasus und Endungen schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Alles scheint damit irgendwie auf den letzten Kasus, den Akkusativ, zuzulaufen. Das ist vielleicht der Allzweckkasus der Zukunft. Auch hier gibt es aber schon Schwankungen und die korrekte Form wird oft unterlaufen. Ich meine oft genug, ja regelmäßig Formen zu hören, wie die folgenden, die alle eigentlich mit Akkusativ stehen müssten. Er investiert in neuen Plänen statt in neue Pläne. Sie hat darauf einen Anspruch statt einen Anspruch. Und in Talkshows und privaten Formaten hört man oft, es gibt da einen begabter Regisseur statt einen begabten Regisseur. Lassen wir es jetzt mit diesen Fällen vielleicht gut sein. Ich ziehe als Fazit mal zwischendurch. Die Fälle im Deutschen werden also weggelassen, verwechselt, unterlaufen, ersetzt und kommen alle langsam ins Schwimmen, und zwar alle vier. Die allgemeine Tendenz ist, dass der grammatische Zusammenhang, den die Hochsprache ja fordert, sich immer weiter lockert. Und die Linguisten sagen hier, die sogenannte Kongruenz zwischen den Satzteilen löst sich langsam immer weiter auf. Es kommt also nicht mehr zu 100% auf grammatische Korrektheit an, sondern eher darauf, den Satzsinn und den Kontext verständlich rüberzubringen. Und wie stark dieses Prinzip bereits wirkt, zeigt ein Test, den eine große deutsche Boulevardzeitung vor kurzem mit ihren Lesern gemacht hat. Sie gab den Halbsatz mit einem niedlichen Eisbären und fragte dann die Leser, wie sie noch sagen würden oder welche Varianten sie noch kennen. Und das Ergebnis war ein knappes Dutzend neue Varianten, darunter zum Beispiel solche wie mit einem niedlichen Eisbär, mit einem niedlichem Eisbär, mit ein niedlicher Eisbär und noch viele andere. Das zeigt meines Erachtens, dass das Bewusstsein von grammatischer Korrektheit im Deutschen vielleicht noch da ist, aber immer mehr an Bedeutung verliert. Die Norm weicht auf und zerfasert an den Rändern. Und es ist meine These, dass die Mehrsprachigkeit, die mittlerweile auf die eine oder andere Art die gesamte Bevölkerung erfasst hat, der stärkste Motor für diese Tendenzen ist. Diese Mehrsprachigkeit ist vor allem ein Kind der Migration. Sagen wir etwas zu diesem Begriff Mehrsprachigkeit, weil es viele Auslegungen davon gibt. Es ist eine Medaille mit zwei Seiten, mit zwei Auslegungen. Mehrsprachigkeit bezeichnet einmal das Faktum, welche Sprachen an welchem Ort gebraucht werden, also in der Schweiz beispielsweise Deutsch, Italienisch und Französisch. Zum Zweiten ist aber ein kognitiver Zustand gemeint, wo mehrere Sprachen im Kopf interagieren, also etwas Psychologisches. Das Neue in Deutschland ist nun, dass Mehrsprachigkeit in beiden Bedeutungen eine Art Normalfall für alle geworden ist. Etwa ein Viertel der Bevölkerung hat Deutsch plus eine oder zwei Migrantensprachen im Kopf, der Rest noch Englisch oder Spanisch oder noch eine weitere Sprache. Mehrsprachigkeit ist also heute ein europäisches Phänomen und wird sich immer weiter verstärken. Und jetzt, in den deutschen Großstädten, gibt es mit dem Fortlaufen der Migration eine neue Art von Mehrsprachigkeit, nämlich Migrantensprache X und Deutsch, also zum Beispiel Türkisch-Deutsch, Russisch-Deutsch, Arabisch-Deutsch, Bosnisch-Deutsch und viele andere nach diesem Muster. Praktisch bedeutet das, dass weder das Deutsche noch die Migrantensprache zu 100% nach der eigentlichen Vorschrift mehr funktionieren, also beide weichen von der hochsprachlichen Norm ab. Beide befinden sich sozusagen zusammen in einem anderen Modus und beeinflussen sich ständig gegenseitig. So wird zum Beispiel das Türkische auch vom Deutschen beeinflusst und kann deutsche Züge annehmen. Das Deutsche dagegen wird von der Fremdsprache beeinflusst und baut dann seine Grammatik ab, die es nicht unbedingt braucht, wie zum Beispiel eben, wie gesehen, anhand der vier Fälle. Und die Linguisten sagen jetzt, ein mehrsprachiges Individuum, also in Deutschland vielleicht 20, 25, 30 Millionen Leute schon, entwickelt eine andere Art, eine neue Art von Sprachverarbeitung. Was heißt das? Diese Sprachverarbeitung geht jetzt quer von einer Sprache zur anderen und muss vermitteln zwischen zwei Sprachen, zwei Grammatiken und ich würde auch sogar sagen, immer zwischen zwei kulturellen Sphären. Das kostet viel Energie und diese Energie wird dann dadurch eingespart, dass man auf eine zu komplizierte Grammatik verzichtet. Die Strukturen werden also einfacher und passen sich damit der neuen Sprachsituation an. Und das ist meines Erachtens der Hintergrund für die eingangs genannten Schnitzer. Ich wiederhole sie nochmal. Ich versprach es Ihnen oder ich rede mit dem Nachbar. Er empfiehlt es und wir sind mehr aufgeregt als andere. Es ist eben viel einfacher, unter mehrsprachigen Menschen mit Migrationshintergrund zu kommunizieren, wenn man nicht ständig auf die korrekten Endungen achten muss. Und wenn man eine hochsprachliche Norm ohnehin nicht zu 100% beherrschen muss, dann fällt es doppelt leicht, auf komplizierte Kategorien zu verzichten. Die Sprache wird also einfacher. Und tatsächlich kann man beobachten, dass viel Grammatik auch dann abgeschleift wird, wenn zwei Sprachen tatsächlich zur gleichen Zeit gesprochen werden. Und das ist ein ganz neues Phänomen in Deutschland. In vielen Milieus mit Migrationshintergrund hat sich diese Art des Sprachenmixings herausgebildet, dass in bestimmten Jargons, Redeweisen, wird beinahe in jedem Satz zwischen zwei Sprachen hin und her geswitcht, hin und her gesprungen. Und die Linguisten nennen das Code-Switching, also zum Beispiel ein Umschalten von Türkisch zu Deutsch und wieder zurück. Man legt sich dadurch nicht nur mehr auf eine Identität fest, sondern oszilliert sozusagen zwischen den Kulturen und sagt damit, ich bin nicht das eine und nicht das andere, sondern etwas Neues. Und hier haben tatsächlich die Germanisten, die Linguistik, in Kooperation mit vielen Migrantengruppen auch Forschungsarbeit geleistet. So hat es große Projekte gegeben in Mannheim und in Bochum an den Unis. Und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Beispiele, wie dieses Code-Switching klingt. Beinahe überall kann man junge Neurussen, ältere Aussiedler oder Austauschstudenten hören, die so reden. Вчера вечером в столице Германии открылся евангелический Kirchentag. Weißt du, und sie erzählt und erzählt, nun ist Петничая только рассказывает, und sie ist sehr hilfsbereit. Мне нужен еще медицинischer Begründung. Besonders ausgeprägt ist das Material im Türkischen und Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund hören sich etwa so an. Banda görüyorum böyle yapıyor. Die hat gedacht, mir ist was passiert. Oder plötzlich haben wir alle sağ tarafa baktık. Haben wir alle nach rechts gesehen. Oder ja da bu sefer Bademeister Stress yapmadan önce, bevor dieser Bademeister wieder Stress macht. Die Sprachvermischung betrifft aber nicht nur Sätze und einzelne Wörter, sie geht besonders in den Schulen bis ins grammatische Mark der Einzelsprache. In der Schule hört man aus türkischem Munde oft Schule je, yeah, in die Schule. Mittlere Reife denn von der mittleren Reife. Urlaub tansonra, nach dem Urlaub. Vokabeltest de in unserem Vokabeltext. Und junge Russen deklinieren deutsche Wörter nach russischem Muster, wie zum Beispiel Sozialamter des Sozialamts, Doktoru zum Arzt, Hausmeister Rom durch den Hausmeister und viele, viele andere Beispiele. Und da versteht sich von selbst, dass die korrekte Grammatik nicht nur ihre Bedeutung verliert, sondern eigentlich gar nicht mehr groß beachtet wird. Sie schleift sich ab, auch deswegen, weil das zweisprachige Hirn nicht ständig zwischen zwei grammatischen Systemen hin und her schalten und vermitteln kann. Es hat wahrscheinlich genug zu tun mit Wörtern und den Begriffen, die man braucht. Dieses Code-Switching ist natürlich nicht auf Türkisch oder Russisch beschränkt. Es ist sprachenunabhängig eigentlich und kommt zwischen allen Sprachen vor. Auf Bosnisch zum Beispiel habe ich oft solche Sätze gehört wie Ja, moram još jedan puta idem na Baustelle, razumeš? Ich muss nochmal zur Baustelle fahren. Oder To je bio za mene razlog da nastavim školu auf dem zweiten Bildungsweg. Das war für mich der Grund, dass ich meine Schule fortsetze auf dem zweiten Bildungsweg. Und mit Sicherheit ist dieses Code-Switchen bei Polen, Albanern, Persern und Bulgaren und vielen anderen genauso verbreitet. Es ist hier bloß eben in der Forschung weniger dokumentiert. Durch diese neue Sprachform wird der Abbau der Schulgrammatik besonders bei Jugendlichen immer weiter beschleunigt. Am extremsten ist der Abbau der deutschen Grammatik zu besichtigen im sogenannten Kiezdeutsch, das im letzten Jahr durch viele Medien und Talkshows gegangen ist. Kiezdeutsch ist der neue Name für einen Multikulti-Slang, der in Großstadtvierteln wie Berlin-Neukölln gesprochen wird. An seiner Entstehung waren sage und schreibe ein Dutzend Migrantensprachen beteiligt, also zum Beispiel Türkisch und Arabisch und Russisch, Bosnisch, Kurdisch, ja sogar Kapverdisch. Manche Linguisten sprechen deshalb von einem neuen deutschen Pidgin. Es klingt eigenartig gepresst und emphatisch und ich versuche das hier mal nachzumachen, obwohl ich sicher kein besonders guter Imitator bin. Elan, ich schwöre auf meine Mutter, er hat so gesagt, ich hab voll Schock bekommen, Alter. Er sagt, die ist voll die irre Braut, Dings, sie geht mit jedem mit und hängt so mit ihnen rum. Mann, der ist voll die Missgeburt, wenn ich den erwische. Ich mache ihm Messer, er wird sehen. Ich sagte, er soll sie in Ruhe lassen. Diese Art zu sprechen wird mittlerweile von vielen Comedians auch schon imitiert. Es gibt viele Keywords, wie zum Beispiel das türkische bekannte Lan, arabisch Moruk, Alter, dann Yalla, Walla, Siktir, Heide und es gibt so gut wie keine deutsche Grammatik. Es bleibt also eigentlich kein Stein auf dem anderen. Und auch wenn das alles witzig klingt und oft parodiert wird, es bleibt eine Art Anti-Hochdeutsch, mit dem sich die Jugendlichen dann ihre eigene Sprache schaffen wollen. Und wie leicht zu hören ist, sind viele Kategorien des Deutschen einfach verschwunden. Es gibt keine Fälle, keinen Artikel, keine Präpositionen und das typische Deutsche ist oder sie sind, das fällt einfach aus. Das Geschlecht ist irgendwie zufällig, meine Schwester. Die Wortfolge ist oft falsch und das Modell ich mach dich Messer, machst du rote Ampel und so ist weit verbreitet. Unsere These ist nun, dass hier ein Beispiel dafür vorliegt, dass auch direkt aus den Migranten-Muttersprachen ins Deutsche hinein kopiert wird. Ein Feld, das noch ein ganz weißer Fleck auf der linguistischen Landkarte ist. Denn was könnte ein Jugendslang besser kontrastieren als direkte Übernahmen aus dem Türkischen, Arabischen oder Russischen? Und warum sollten Migranten nicht auch auf ihre Herkunftssprachen zurückgreifen? Ohne dass wir vollständig sein wollen, präsentiere ich hier einige Züge, die einem Linguisten besonders ins Auge fallen. Erstens, dass es keine korrekten Fälle gibt, erwartet man fast schon. Keine Mischsprache oder Sprachmischung eben belastet sich mit komplizierten Endungen. Und man kann auch in der arabischen und türkischen Umgangssprache feststellen, dass die Fälle vernuschelt werden oder ganz verschwinden. Zweitens, es gibt auch keinen festen Artikel mehr. Es heißt also meistens nach dem Muster »Ich kauf Auto«. Die meisten Migrantensprachen haben überhaupt keinen Artikel, zum Beispiel fast alle slawischen und vor allem das türkische. Und das Arabische hat nur einen Allzweckartikel, der aber selber oft verschluckt wird und gar nicht mehr erscheint. Drittens, es fallen oft wichtige Satzteile weg, wie nach diesem bekannten Mustern, ich gehe Schule, also nicht in die Schule, sondern ich gehe Schule, München weit weg oder weiß Bescheid für er weiß Bescheid. Und genau das ist aber in vielen Migrantensprachen genau die korrekte Form der Hochsprache. Es heißt zum Beispiel im Türkischen, okula gidiorum, ich gehe Schule. Im Arabischen heißt das Anna Mudaris, ich Lehrer. Und im Russischen sagt man regelmäßig München daleko, also München weit weg. Und auch die Wortfolge, geh ich nach Hause, machst du Ampel, habe ich gesehen, meinen Kumpel und so, mit dem Verb am Anfang, ist eine Kopie aus dem Arabischen. Denn dort heißt es immer nach dem Muster, mit dem Verb an erster Stelle, zum Beispiel, Fatachtu Fatima al-Bab. Also sie hat aufgemacht, Fatima, die Tür. Diese Beispiele sind nur der harte Kern und man könnte diese Liste beliebig weit fortsetzen. Das Kiezdeutsch ist also eine Sondersprache, die auf Einflüssen vieler anderer Sprachen beruht und im Kontrast zum Deutschen steht. Es ist und bleibt ein Extrem, ich würde sagen sogar ein Nischenslang. Natürlich gibt es zwischen Kiezdeutsch und unserem Normaldeutsch eine ganz tiefe Kluft, das ist gar keine Frage, das will auch kein Mensch bestreiten. Aber ich finde, wie in einem Brennglas zeigt sich hier die Macht der Sprachveränderung. Und man achte hier auf die subtilen Spuren im Neudeutschen, die zwar nicht mit den Kiezzügen zusammenfallen, aber manchmal sogar in eine ähnliche Richtung weisen. Und hierfür nenne ich auch nur drei Beispiele. Sprecher aller deutschen Schichten werfen die deutschen Fälle durcheinander, wie bereits gesehen. Und wie oft heißt es im Neudeutschen, er macht einen Film, er macht ein Tor, er macht einen Kommentar, er macht Protest, statt früher eben, er dreht einen Film oder er erhebt Protest. Und das ist ganz klar ein orientalisches Modell im Deutschen. Das heißt türkisch immer Film etmek mit etmek oder persisch Telefon kardan, telefonieren, also Telefon machen. Also ich würde sagen, ein orientalisches Modell im Kiezdeutschen und dann auch in der deutschen Umgangssprache. Und auch Gebildete sind sich oft nicht sicher im gesprochenen Deutschen, welcher Artikel im Einzelfall stehen muss. Beobachten kann man, heißt es jetzt der oder die Klientel? Sagt man das oder die Joghurt? Heißt es einer der Konzerte oder eines der Konzerte? Und hier geht vieles durcheinander. Ich versuche jetzt mal ein Fazit zu ziehen. Das Deutsche befindet sich offenbar in einer Phase des Umbruchs. Vieles kommt einem auf den ersten Blick falsch vor, als Fehler. Die Sprachpflege in Deutschland ist denn auch oft alarmiert und spricht oft warnend von Sprachverfall und Sprachverlotterung. Und trotzdem kann der rasante Wandel, können die dunklen Spuren im Deutschen, die wir an einigen wenigen Beispielen demonstriert haben, kann das kein Zufall sein. Es sind regelmäßige Phänomene, die anzeigen, dass sich im Innern der Sprache etwas ändert. Und ich möchte so schließen mit einem Zitat des bekannten Düsseldorfer Germanisten Rudi Keller. Und der sagt, was wir als Sprachverfall wahrnehmen, ist der Sprachwandel aus der Froschperspektive betrachtet. Wir beobachten die Sprache durch ein schmales Zeitfenster und erkennen in diesem kleinen Ausschnitt jede Menge Fehler und Barbarismen. Und jetzt kommt's, aber die Fehler von heute sind wahrscheinlich die neuen Regeln von morgen. In jedem Fall also wird das zukünftig gesprochene Deutsche in 20, 30 Jahren vielleicht eine Sprache sein, die auf die eine oder andere Weise seine Sprachkontakte widerspiegelt, die es seit 20, 30, 40 Jahren im Zuge der Migration hat. Wie könnte es auch anders sein? Neue Bücher wie Multikulti-Deutsch zum Beispiel eben wurden vor allen Dingen deshalb geschrieben, um den vielen Deutschlehrern in Hauptschule und Gymnasium eine Art Hilfe an die Hand zu geben, damit sie verstehen, was im Klassenzimmer sprachlich vor sich geht. Und den vielen ungezählten neuen Deutschlernern mit Migrationshintergrund einen Kompass für den Weg durch den Dschungel der deutschen Grammatik.